In diese zweite Nacht also müssen die Brüder selber gehüllt werden. Dies geschieht durch die Hypnose, die wir erläuterten. Die Brüder werden stets von Neuem in einen Rausch versetzt, der schon beginnt, sobald sie den Fuß über die Schwelle des Logengebäudes gesetzt haben und während der Tempelarbeit vollkommen wird. Erst dann, wenn Verstand und Wille schlafen, wird ihnen in schönen, idealen Formen gesagt, was sie wissen sollen. Sie werden also hypnotisch zu denjenigen Anschauungen und Betätigungen erzogen, welche den geheimen Zwecken des JMO dienen. Posthypnotisch führen sie dann im profanen Leben alles gewissenhaft aus. Auch der Logenmeister selber kann diesen zweiten Schleier meist nicht durchdringen und träumt wie die Brüder seiner Loge nur von einer idealen Arbeit. Er hat meist nicht den geringsten Verdacht von der Bedenklichkeit dessen, was er auftragsgemäß und willenlos lehrt. Wenn also kein einziger von diesen 1000 Freimaurern Bescheid weiß, wie sollte das Volk Bescheid wissen? Die dritte und schwärzeste Nacht aber verhüllt auch dem Oberen der freimaurerischen Großloge seine eigene hypnotische Abhängigkeit von dem JMO in Gestalt der rein judaistischen Orden, die er vielleicht sogar offen bekämpft, besser zu bekämpfen glaubt. Zitat Ende. JMO heißt abgekürzt nach Bruder Köthner der Internationale Mammonistenorden, zu dem nach seiner Ansicht die Freimaurerei heute entartet ist. Tatsächlich aber ist die Entartung das Wesen der Freimaurerei und es gibt nur diese Freimaurerei. Sie deckt auch der Landesgroßmeister Graf zu Donau, als er zu Bruder Köthner sagte, es gibt nur eine Freimaurerei. Solche Abhängigkeit der Freimaurerei vom Judentum erschwert nicht nur die Befreiung des deutschen Volkes von seinen Feinden, sondern sie vertieft die Versklavung und macht vornehmlich zahlreiche Deutsche zu Mitarbeitern an der Errichtung der jüdischen Weltherrschaft. Sie entwürdigt Deutsche und presst sie in jüdisches Denken. Die Freimaurerei sollte zunächst die im Allgemeinen zur Führung des Volkes Berufenen, die Gebildeten und die wirtschaftlich und geistig unabhängigen Männer der Judenheit dienstbar machen. Sie verzichtete dabei früher äußerlich auf die Aufnahme des deutschen Arbeiters, des deutschen Bauern und der deutschen Frau. Vielleicht erscheinen sie ihr auch nicht genügend geltlich leistungsfähig zu sein. Die Judenheit hoffte mit ihnen durch den Marxismus oder so nebenbei, zum Beispiel im Vereins- und Familienleben, fertig zu werden. Doch als die deutschen Arbeiter weiter an Macht zu gewinnen und deutsche Frauen sich zusammenzuschließen begannen, hoffte die Judenheit im freimaurerischen Odd-Fellow-Orden, wie in den Vereinigten Staaten, so auch in Deutschland, sich des Arbeiters auch noch enger als Bruder zu verpflichten und sich der Frau zu bemächtigen. Hierdurch wurde das Arbeitsgebiet der Freimaurerei auf alle Stände und Berufe, auf Gebildete und Ungebildete, auf wirtschaftlich Freie und Unfreie, auf Mann und Frau und damit das Zielstreben der Freimaurerei auf alle Bewohner der Goyim-Staaten ausgedehnt. Die Herabwürdigung Deutscher beiderlei Geschlechts zur Mitarbeit an dem rassischen, politischen und kapitalistischen Zielstreben des jüdischen Volkes war nur möglich, nachdem das deutsche Volk seit über 1000 Jahren durch Christentum und orientalische Staats- und Rechtsauffassung aus der Vergangenheit entwurzelt wurde, sein Blut und seine hohe alte Kultur vergaß und nicht mehr daran erinnert werden durfte, ja es als unangenehm empfand, wenn es geschah. So konnte die Freimaurerei wagen, den Deutschen ihren deutschen Stolz zu nehmen und sie in der Masse der Freimaurerei, den Odd-Fellow-Orden mit in sie inbegriffen, zum unbewussten, in der eingeweihten Freimaurerei zum bewussten künstlichen Juden und Mitarbeiter an der glorreichen Zukunft des jüdischen Volkes zu machen, von der der preußische Kultusminister und Freimaurer Dr. Becker am 15. Dezember 1926 im deutschen Pro-Palästina-Komitee so begeistert sprach. Hierin liegt der alleinige Zweck der Freimaurerei. Die Freimaurer brauchen sich wirklich nicht über ihn den Kopf zu zerbrechen oder so zu tun, als ob sie es täten. Auf die uralte Geschichte der Freimaurerei soll hier nicht eingegangen werden. Das würde die Aufmerksamkeit auf Nebendinge lenken, so wichtig sie auch in einem anderen Zusammenhang sein könnten. Die Juden brachten sie aus Ägypten den europäischen Völkern. Sie zeigt sich zu Luthers Zeiten im Rosenkreuzerorden und tritt in England im 17. Jahrhundert deutlich hervor. Da sich hier der Jesuit in sie eingenistet hatte und der Jude wie der Engländer ihr weite politische Aufgaben stellte, wurde sie 1717 reformiert. So kam sie gleich darauf auf das Festland Europas und um 1740 auch nach Deutschland. Sie wurde geschickt von Juden weitergetragen und namentlich den Fürsten und den führenden Schichten schmackhaft gemacht. Ihr verderbliches politisches Wirken habe ich in einer anderen Schrift, Kriegshetze und Völkermorden in den letzten 150 Jahren, eingehend aufgrund sorgfältigen Quellenstudiums geschildert. Sie zeigt, wie der Jude durch die Freimaurerei für sein Ziel, die Weltherrschaft, arbeitet. Überall arbeiten die Brüder nach gleichem Ritual. Überall werden sie in der gleichen Zielrichtung suggeriert und geleitet. In der Tat bildet die Freimaurerei der ganzen Erde nur eine Loge, wie noch dargetan wird. Nicht anerkannte Winkellogen sind natürlich nicht einbegriffen. Ihre äußerlich scheinbare Vielgestaltigkeit ist eine geringere oder größere Verhüllung ihrer Beziehungen zum Judentum und seinen Plänen. Sie ist dem Deutschen gegenüber besonders zweckdienlich, um ihrer möglichst viele, ja selbst Judenfeindliche anzuziehen, umzugestalten oder wenigstens matt zu setzen und damit unschädlich zu machen. Die deutschen eingeweihten Freimaurer sind in jüdischen Banden und für immer für Deutschland verloren. Viele deutsche Freimaurer aus der großen Masse der Uneingeweihten ahnen ihre Lage und fühlen, dass die äußeren Vorteile, die sie von dem Eintritt in die Freimaurerei auf irgendeinem Gebiete nicht zumindest auf den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen erhofften, doch zu teuer erkauft sind und widerstreben erfolgreich, sich zum künstlichen Juden herabzuwürdigen. Wieder andere Freimaurer, der unteren Grade, überblicken die Zusammenhänge überhaupt nicht, obschon sie, durch die Vorgänge bei ihrer Aufnahme stutzig gemacht, nach Aufklärung und Einblick streben. Solches wird ihnen aber vorenthalten. Ein Forschen nach den Wegen und den Zielen der höheren Grade und dem Wesen der Freimaurerei ist ihnen ausdrücklich untersagt. Sie erfahren das erst nach Vollzug neuer, furchtbarer eidlicher Bindungen, wenn es für sie nun erst recht ein Zurück nicht mehr gibt. Selbst für Freimaurer höherer Grade kann Ähnliches noch gelten, sofern sie noch nicht ganz abgestumpft sind und es noch wagen, vor sich selbst Rechenschaft über das Wesen der Freimaurerei abzulegen. Alle diese uneingeweihten Freimaurer fühlen sich in hemmenden Banden, die sie nicht abschütteln zu können wähnen, und kommen nur zu oft in Zwiespalt mit sich selbst, auch wenn sie den Mut zu gründlichem Nachdenken verlieren.